Wochenzeitungen sind in einem Dilemma, wenn wichtige politische Ereignisse in die zweite Wochenhälfte fallen. Da sie donnerstags erscheinen, müssen die Manuskripte dienstags abgeschlossen sein. Der Leser weiß also schon, wie die Geschichten weitergegangen sind, über die er gerade liest. In dieser Woche war dies so. George Bush, der US-Präsident, kam am Mittwoch, sprach am Donnerstag vor dem Bundestag. Michael Rutz stellt im Rheinischen Merkur eine große Übereinstimmung in nahezu allen wichtigen Bereichen der Politik zwischen Deutschland und den USA fest und spricht den Demonstranten die demokratische Legitimation ab. Es handelt sich eben lediglich um eine außerparlamentarische Opposition, die den Weg in die Entscheidungsstrukturen einer Demokratie scheut, die es aber sehr wohl versteht, sich die Gesetze der Mediendemokratie nutzbar zu machen, den bildgierigen Fernsehjournalisten dramaturgisch genau bedachte Fernsehinszenierungen anzubieten, ihre Botschaften in Bilder zu verpacken. Da bekanntlich das starke Bild die Schwächeren verdrängt, verschiebt sich übers Fernsehen auch die Wirklichkeitswahrnehmung. Hin zu einer imaginären Realität, die die wahren Verhältnisse unterdrückt oder gar substituiert. Die Hoffnung, dass deutsche Fernsehmacher diesem Zusammenhang gegenzusteuern versuchen, ist nicht unbegründet. Aber im Ausland werden eben solche Differenzierungen kaum mehr vorgenommen. Der Bremer Professor für Neuere Geschichte, Paul Nolte, sieht in dem ruhigen Fahrwasser, in dem sich die deutsch-amerikanischen Beziehungen zurzeit bewegen, weniger Übereinstimmung, eher Desinteresse. Diese Ruhe signalisiert weniger eine ungestörte, reibungslose Freundschaft, sondern eine zunehmende kühle Distanz. Anzeichen eines wachsenden Abstandes, sogar der Entfremdung, sind unübersehbar. Das gilt nicht nur für die offiziellen diplomatischen und politischen Beziehungen. Hier sind atmosphärische Störungen neuerdings an der Tagesordnung und wachsen sich zum Teil zu handfesten Verstimmungen aus. Nein, Distanz und Entfremdung reichen, wahrscheinlich sogar auf beiden Seiten des Atlantiks, tief in die Gesellschaft hinein. Wie präsent ist Amerika nach seinem militärischen Rückzug in Deutschland eigentlich noch? Das Fehlen der USA auf der Expo 2000 in Hannover ist ein Signal von größerer Symbolwirkung, als man es sich bisher eingestanden hat. Die Kontinentaldrift hat sich beschleunigt. Weit entfernt von einer ungebremsten Amerikanisierung ist Deutschland nämlich ein unamerikanisches Land geblieben, auch im west- und mitteleuropäischen Vergleich. Ein anderes Thema. In welcher Form darf in Deutschland über die Politik des Staates Israel diskutiert werden? Diese Frage ist zu einem der Diskussionsthemen in den letzten Wochen geworden. In die Schlagzeilen geriet sie durch den öffentlichen Schlagabtausch, der sich um die zunächst angestrebte Mitgliedschaft des ex-grünen Landtagsabgeordneten Karsli in der FDP entspann. Sein Verzicht auf diese Mitgliedschaft hat das Thema etwas in den Hintergrund treten lassen, dennoch bleiben prinzipielle Anmerkungen dazu nötig. Michael Mertes stellt im Rheinischen Merkur fest, dass die Grundmelodie des Antisemitismus seit 2500 Jahren dieselbe sei. Die Juden seien letztlich selbst daran schuld, dass die anderen Völker sie nicht ausstehen könnten. Eine moderne Variante des Selber-Schuld-Theorems ist der Vorwurf, dass prominente jüdische Persönlichkeiten mit ihren Äußerungen Antisemitismus geradezu schüren. Wie absurd das ist, lässt sich mit Hilfe eines Gedankenexperiments leicht nachvollziehen. Stellen wir uns einmal vor, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken gebe eine empörende Äußerung von sich. Wird Jürgen W. Möllemann ihm nun entgegenhalten, dass er Antikatholizismus geradezu schürt? Das wird er natürlich nicht, weil der Rückschluss von den Fehlleistungen eines Einzelnen auf das Kollektiv, dem er angehört, als unzulässig gilt. Weshalb aber sollte dieser Rückschluss plötzlich erlaubt sein, wenn jüdische Funktionäre etwas Inakzeptables sagen oder tun? Die einzig plausible Erklärung lautet, dass hier ein latentes Vorurteil an die Oberfläche kommt. In dessen Licht erscheint der Einzelfall gerade nicht als Einzelfall, sondern als Bestätigung einer Regel. Der Tiefpunkt ist erreicht, wenn deutsche Juden für Fehlleistungen israelischer Politiker haftbar gemacht werden. Das ist eine subtile Form der Ausbürgerung. Sie verwandelt Landsleute in Repräsentanten eines fremden Staates. Und genau dagegen wehrt sich der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Paul Spiegel, immer wieder. Es ist kein gutes Beispiel deutscher Diskussionskultur, wenn er darauf hinweisen muss, dass er nicht Botschafter des Staates Israels ist. Josef Joffe sieht in der Zeit den Antisemitismus in einem etwas anderen Licht. Der neue Antisemitismus hat nichts mit dem alten zu tun. Der Verfemung, der Diskriminierung, der Konkurrenzabwehr durch Ausschluss aus Bildung und Beruf. Dazu gibt es zu wenige Juden in diesem Land, die einst die Gärmasse der Modernisierung bildeten. Diesen Affekt muss heute Amerika ertragen, die Hypermacht, die uns angeblich die Globalisierung mithin die wandelheischende Öffnung aufzwingt, von der die Deutschen als zweitstärkste Exportmacht so prächtig profitieren. Deshalb auch das bizarre Bündnis von ganz rechts und ganz links, die Glophoben dazwischen, das in dieser Woche Berlin zur Festung und Busch zum Gott sei bei uns gemacht hat. Doch hat der antijüdische Affekt auch eine sehr deutsche Funktion, die Entlastung von der geerbten Schuld. Etwa so, wenn sich die Juden wie Nazis aufführen, ein beliebter Topos, dann werden die Verbrechen der Vorväter relativiert und historisiert, dann dürfen die Kinder der Opfer nicht mehr auf uns zeigen. Joffe sieht die FDP dennoch nicht auf dem Weg zu einer rechtspopulistischen Partei. Die Unterschiede sind offenkundig. Berlusconi hat sich wie ein lateinamerikanischer Caudillo den Staat zum Eigentum gemacht, die Medien mit der politischen Macht verschweißt. Haider hat alte Kämpfen und neue Ressentiments um sich geschart und so der FPÖ ein Viertel der Regierungsmacht verschafft. In Deutschland undenkbar, weil hier nie ein rot-schwarzes Kartell den Staat an sich reißen konnte. Le Pen hat mit rassistischen Parolen ein Fünftel des französischen Wahlvolks geködert. Und Fortuyn, der Ermordete, hat eine holländische Revolution ausgelöst, zumindest die Gussform des alten Systems zerschlagen. Derweil seine Liste auf Anhieb 26 von 150 Sitzen eroberte, verlor das Mitte-Links-Regierungsbündnis die Hälfte seiner Mandate. Ein solches parlamentarisches Blutbad hat Europa noch nie erlebt. Nichts von dem gilt für die FDP. Weder der Rassismus des Front National noch der demokratische Handstreich, mit dem die Forza Italia das Persönliche zum Politischen gemacht hat. Mit den Haideristen teilen die deutschen Liberalen allenfalls das F im Parteinamen, mit den Fortunisten nur den kalkulierten Unernst, die brillant inszenierten Clownerien, die auch einen Guido Westerwelle an die Parteispitze katapultiert haben. Nein, im Vergleich sind die deutschen Liberalen von geradezu graugesichtiger Normalität. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass in dieser Woche die jüdische Allgemeine sich darauf beschränkt, die Äußerungen verschiedener Politiker und den Ablauf der Affäre nachzuzeichnen. Sie kommentiert die Vorgänge nicht. So wie die FDP sich in der Karsley-Affäre präsentierte, ist sie nach Auffassung von Michael Geiß in der Zeit kein für die SPD attraktiver Koalitionspartner nach den Wahlen am 22. September. Hartmut Kühne vom Rheinischen Merkur hat beobachtet, dass der Kanzler schon Front gegen die FDP macht. Schröder polarisiert. Die FDP greift er scharf an und macht so eine sozialliberale Koalition unwahrscheinlich. Ja, er eröffnet damit einen Lagerwahlkampf, den er lange vermeiden wollte. Schröder polarisiert auch gegenüber seinem Gegner Stoiber. Der Unionskandidat ist ihm vom rechten Rand in die Mitte entwichen. Stoiber bietet keine Angriffsfläche und hat damit Schröders Methode im Bundestagswahlkampf 1998 kopiert. Damals unterließ der Niedersachse alle linken Sprüche und tat einfach nichts. Kohl blieb so ratlos, wie Schröder und die Kammer jetzt über Wochen nach einer Gegenstrategie suchten. Sie fanden sie nicht. Das hat Auswirkungen auf die Wahlkampfstrategie, die, wiederum in der Zeit, Matthias Geiß so sieht. Spät dämmerte es Schröder, dass ein allein auf ihn zentrierter Wahlkampf nicht greifen würde. Und in dem Maße, in dem der Kanzler nun die Inhalte wiederentdeckt, muss auch die SPD ihre Rolle als Regierungspartei neu erfinden. Zu beobachten ist die Sinnsuche einer Partei, die sich bislang damit begnügte, nach 16 teilweise desaströsen Jahren der Opposition endlich wieder an der Macht beteiligt zu sein. Weitergehende Ambitionen waren nicht zu erkennen. Umso schwerer fällt es nun, sie im Wahlkampf zu präsentieren. Und je weniger Gerhard Schröder allein den Wahlerfolg garantieren kann, desto bedeutsamer werden plötzlich Bilanz und Perspektive des rot-grünen Bündnisses. Und im Rheinischen Merkur sieht Hartmut Kühne den Kanzler auf dem Weg nach links. Nun rückt Schröder einfach selbst nach links, um damit wieder Platz für die Auseinandersetzung zu schaffen. Die Fronten steckt Schröder so ab. Dort die Feinde des Sozialstaats, die mit den Ängsten der Menschen spielen oder diese gar schüren. Hier er selbst, der das Sozialsystem verteidigt, auch gegen Brüssel. Dort die demokratische Rechte, die sich nicht deutlich genug von den Rechtsradikalen abgegrenzt hat. Hier ein Kanzler, der einzig und allein Gewähr dafür bietet, dass sich in Deutschland den Populisten keine Chance bietet. Allzu schnell könnte der Kanzler bei seiner Linkskurve aus der Bahn geworfen werden. Leitplanken gibt es im Wahlkampf nicht.